Zum 75. Geburtstag von Kim Jong-il unternahmen die Funktionäre und Mitglieder des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas vom 4. bis zum 12. Februar eine Exkursion zu revolutionären Kampfgedenkstätten im Gebiet Baekdusan. Sie legten an den Bronzestatuen von Kim Il-sung und Kim Jong-il in der Stadt Haesan im Kreis Hamjiyon am Siegesdenkmal der Schlacht von Pochonbo in der revolutionären Kampfgedenkstätte Pochonbo, im Biwak Chongbong am Siegesdenkmal der Schlacht im Gebiet Mosan und am Großmonument Hamjiyon und an den Mosaikwandgemälde mit den Bildnissen von Kim Il-sung, Kim Jong-il und der antijapanischen Heldin Kim Jong-suk im Geheimlager des Gebirges Baekdu Blumenkörbe und Sträuße nieder und verborgten sich davor. Sie besichtigten die revolutionäre Kampfgedenkstätte Pochonbo und den Biwak Chongbong. Beim Besuch des Geburtshauses von Kim Jong-il im Geheimlager des Gebirges Baekdu hielten sie eine Veranstaltung ab, auf der sie den Schwur ablegten, Kim Jong-il als ewigen Führer unserer Partei und unseres Volkes hoch zu verehren und die Führung der Songun-Revolution durch Kim Jong-un treu zu unterstützen. Sie besichtigten das große Monument Hamjiyon, die Skulpturen mit Nebenmotiven, die revolutionären historischen Gegenstände am Ufer des Sees Hamjiyon, das Baekdusan-Kraftwerk der heroischen Jugend, die revolutionäre Kampfgedenkstätte in der Gemeinde Sinsa, das Siegesdenkmal der Schlacht im Gebiet Musan und verschiedene Orte im Kreis Hamjiyon. Während der Exkursion gab es bunte politische und kulturelle Aktivitäten.